klare Worte. Und ich finde auch, die Solidarität mit Palästina ist wesentlicher Bestandteil des internationalistischen Kampfes, ohne jeden Zweifel. Und wir müssen uns jetzt schon hier auch in den nächsten Monaten noch mal genauer überlegen, wie wir gegen diese Instrumentalisierung, der Missbrauch des Antisemitismusbegriffs, wie wir gegen den vorgehen gemeinsam. Und ansonsten hier noch mal, wenn jemand noch mal das Wort hier richten will, auf einem Mikro, ansonsten, ich würde um Handzeichen bitten, ansonsten würde ich sagen, wir haben eigentlich fast alles gesagt. Wir haben nicht alles gesagt, ja, aber dafür haben wir unsere Gruppen und wir werden noch mehr Veranstaltungen und wird die politische Arbeit wird uns noch oft zusammenbringen, weil es bleibt noch viel zu tun. Ja, der Kampf geht weiter und würde deshalb sagen, wir politischen Gefangenen, Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Okay, dann sage ich jetzt mal offiziell, diese Kundgebung ist gleich beendet.